Wien 2, Schweidelgasse 13. Wohnung von Camilla und Clara Löwenthal. Meine Mutter war eine gebürtige Wienerin, die von ihrer Geburt 1926 bis zu ihrer Vertreibung 1939 im Lasallhof in der Lasallstraße gelebt hatte. Mein Großvater, Dr. Oskar Löwenthal, war Jude. Meine Großmutter Marie, ausgetretene Katholikin. Ihre drei Kinder wurden jüdisch erzogen, nicht rituell religiös, sondern nach einer Tradition der inneren Reflexion, welche zu einer toleranten und respektvollen Einstellung zu all ihren Mitmenschen führen sollte. Zum engsten Familienkreis gehörten auch die sehr alte Mutter und die zwei ledigen Schwestern meines Großvaters, die Tanten Clara und Camilla, die in der Schweidelgasse 13 wohnten, wo auch Großvater seine Rechtsanwaltskanzlei führte. Also pendelten alle Familienmitglieder zwischen diesen beiden Wohnungen hin und her, insbesondere meine Mutter Camilla und ihre ältere Schwester Elsa, die als Ersatzkinder eine sehr enge und liebevolle Beziehung zu den Tanten hatten. Dann kam der Anschluss. Der älteste der drei Geschwister, Anton, konnte im Alter von 19 Jahren nach England flüchten. Es gelang ihm mit Hilfe eines Onkels, seine beiden Schwestern, meine Mutter Camilla war damals 13, mit einem Kindertransport nach England zu bringen. Er wollte auch seine Eltern retten, aber das gelang ihm nicht. Meine Großmutter hätte zwar die Möglichkeit zur Ausreise gehabt, aber sie weigerte sich, ihren Mann und die Schwägerinnen im Stich zu lassen. Also blieb sie auch in Wien, litt mit ihnen und half anderen, wo sie nur konnte. Die Eltern überlebten in Wien. Aber von dem engen und erweiterten Familienkreis väterlicherseits wurden die meisten, die nicht flüchten konnten, ermordet. Nur einige zerbrochene Seelen kamen aus der Hölle der verschiedenen KZs wieder. Die Tanten Clara und Camilla wurden 1942 nach Theresienstadt deportiert. Camilla starb am 12. März 1943. Im folgenden Oktober 1943 schrieb Clara nach Wien. Innigst geliebte Geschwister, wie danke ich euch für die Päckchen und Nachrichten, besonders die aus Großbritannien, die sind Lebenselixiere. Küsst mir die Kinder tausendmal. Einige Monate später, im Februar 1944, schrieb sie ein letztes Mal, als ob sie das Ende ahnte. Und küsst die geliebten Kinder. Gott schütze sie, mögen sie Großmama und die Tanten nicht so bald vergessen. Wochen später war auch sie tot. Der letzte Wunsch der geliebten Tante Clara hat meine Mutter immer begleitet, und so bin ich dankbar, dass durch die Steine der Erinnerung das Gedenken an meine Großtanten und auch an die anderen Menschen, die aus der Schweidelgasse 13 deportiert worden sind, aufrechterhalten wird. Sally McNichols